der ich gerne gefolgt bin. Vielleicht nur kurz, weil hier das Stichwort fiel, neue Marx-Lektüre. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, denn die Bezeichnung hat zum ersten Mal, glaube ich, der Hans-Georg Backhaus verwendet im Vorwort zu seinen gesammelten Schriften. Was man damit meint, ist sozusagen diese neue Art von Marx-Lektüre, die in Westdeutschland so späte 60er, frühe 70er Jahre entstanden ist, wo man also Marx jetzt nicht mehr nur so als den großen Ökonomen gelesen hat, sondern der womöglich den Zusammenbruch des Kapitalismus vorausgesagt hätte, was er allerdings nicht hat, sondern wo man Marx als den Kritiker der politischen Ökonomie, den Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft in den Vordergrund gestellt hat und damit auch also in der Rezeption, jetzt in der Aufnahme der marxischen Ökonomiekritik andere Schwerpunkte gesetzt hat. Und das ist durchaus so der Hintergrund, von dem ich auch herstamme, aber da sind noch ganz andere Leute mit verbunden. Also Hans-Georg Backhaus habe ich gerade erwähnt, Helmut Reichelt, der lange Zeit in Bremen Prof war, gehört auch in diese Reihe. Oder zum Beispiel die Nadja Rakowitz, die vor ein paar Jahren ein schönes Buch über die sogenannte einfache Warenproduktion veröffentlicht hat und noch weitere mehr. Gut, ja, jetzt heute Abend, also wurde ich gebeten, so ein bisschen einführend was zu erzählen über die marxische Ökonomiekritik. Marx ist ja im Moment, hat man so den Eindruck, in aller Munde, also auch im Mund von durchaus bürgerlichen Medien, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Deutschlandfunk, alle möglichen haben so in den letzten 2-3 Monaten etwas zu Marx gebracht. Der Hintergrund ist einerseits diese Finanzkrise, also hoppla, seit Jahren hat man uns erklärt, die Märkte können Ware wundervoll bringen, wenn man sie nur machen lässt, alles wird gut. Und jetzt hat man ausgerechnet auf den freiesten, flexibelsten, am wenigsten regulierten Märkten, nämlich den Finanzmärkten, gesehen, dass es da zu einem großen Crash kommt. Crash, der wahrscheinlich noch längst nicht beendet ist, der noch die eine oder andere Überraschung mit sich bringen wird. Und im Grunde genommen der einzige Autor, der immer darauf beharrt hat, Krisen, das sind keine Betriebsunfälle, keine Ausnahmen im Kapitalismus, sondern die gehören dazu. Das war Marx. Und da wacht natürlich auch mancher bürgerliche Journalist auf und sagt, Mensch, da war doch was mit diesem Marx. Der andere Punkt, der jetzt allerdings nicht nur so mit der Finanzkrise zu tun hat, ist, dass gerade in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, schon seit 4-5 Jahren das Interesse an Marx zunimmt. Letztes Jahr hatten wir ja sogar die vorübergehende Situation, dass der erste Band des Kapitals mal ausverkauft war. Also es gab da keinen Nachschub mehr. Und das war dann halt auch vielen eine Meldung wert. Also Interesse ist da, aber die Frage ist, was ist jetzt dran an der marxischen ökonomischen Theorie? Es gibt einen sehr verbreiteten Einwand, nicht nur von rechts, sogar in gewisser Weise von links auch, wo gesagt wird, naja, der Marx ist ja ein bisschen alt, kann man ja nicht bestreiten. Der erste Band des Kapitals ist 1867, also vor über 140 Jahren, erschienen. Das ist doch ein bisschen alt und hat es denn heute überhaupt noch Relevanz? Also das ist so von bürgerlichen Ökonomen und Wissenschaftlern ist das so die gängige Behandlungsweise. Also wenn sie den Marx nicht von vornherein in Bausch und Bogen wegschmeißen, dann sagt man so gönnerhaft, naja, fürs 19. Jahrhundert ist er ja nicht uninteressant, aber wir leben ja im 20. oder 21. Jahrhundert und da sind alle Verhältnisse ganz anders. ist allerdings ein Argument, das kommt nicht nur von rechten Autoren, das gibt auch durchaus eine linke Tradition. Also angefangen jetzt mit Lenin und dem Leninismus, da wurde Marx ja aufgefasst als der Theoretiker des Konkurrenzkapitalismus. Und dieser Konkurrenzkapitalismus sei eben am Ende des 19. Jahrhunderts in den Monopolkapitalismus übergegangen. Und da bräuchte man halt eine Theorie des Monopolkapitalismus, die dann Lenin geliefert haben soll. Also da wurde dann Marx zum Theoretiker einer bestimmten Phase des Kapitalismus gemacht. Ein jüngeres Beispiel. Vor einigen Jahren hat ja dieses Buch Empire von Negri und Hart so ein bisschen für Furore gesorgt. Und die argumentieren in gewisser Weise auch, dass Marx heutzutage überholt ist, indem sie sagen, ja, die marxische Werttheorie, die also einen engen Zusammenhang von Arbeit und Wert herstellt, die sei doch heute völlig überholt, denn die materielle Produktion, also wo materielle Güter hergestellt werden, sei abgelöst worden durch eine immaterielle Produktion, wo es also um immaterielle Produkte geht. Programme in der IT-Branche, Designs in der Werbebranche oder Pflege in den Gesundheitsbranchen und Ähnliches. Also auch da so die Auffassung, der Marx hätte was analysiert, was im Grunde genommen lang vergangen ist und heute brauchen wir etwas ganz anderes. Da lohnt sich's mal zu gucken, wie hat Marx denn überhaupt selber den Gegenstand seiner Analyse bestimmt? Also was sagt er denn eigentlich dazu, was er da untersucht? Da findet sich bereits im Vorwort zum ersten Band des Kapitals findet sich da eine ganz gute Beschreibung dessen, was er machen will. Da schreibt er nämlich, was ich in diesem Werk, also dem Kapital, zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England, nicht 1867. Dies der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient. Also der Marx unterscheidet da eine Illustration durch damals gegenwärtige Verhältnisse von seiner theoretischen Entwicklung, auf die es ihm ankommt. Und was soll jetzt diese theoretische Entwicklung leisten? Geht es da nur um eine bestimmte Phase des Kapitalismus? Ganz und gar nicht. Auf derselben Seite, also wer es nachlesen will, und das Kapital ist immer noch eine empfehlenswerte Lektüre in der MEW-Ausgabe Seite 12, steht also in diesem Vorwort, jetzt bezogen auf die Phasen, an und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich, also bei seiner Darstellung, um diese Gesetze selbst. Also er ist nicht, zumindest dem eigenen Anspruch nach, ein Theoretiker, der jetzt eine bestimmte Phase des Kapitalismus, den Konkurrenzkapitalismus oder was auch immer analysiert, sondern er möchte die grundlegenden Gesetze des Kapitalismus in seinem Werk darstellen. Am Ende vom dritten Band findet er dafür, da macht er so einen Rückblick, so eine Rückschau, was habe ich denn jetzt alles untersucht. Da benutzt er meiner Meinung nach einen sehr treffenden Ausdruck dafür. Da schreibt er nämlich, es sei darum gegangen, die innere Organisationsweise der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt, darzustellen. Das heißt, der Marx, zumindest als Anspruch, ob er es geleistet hat, muss man natürlich bei der Lektüre überprüfen, aber als Anspruch geht es ihm nicht darum, einfach empirisch 5 kapitalistische Länder herzunehmen und dann mal vergleichend zu schauen, was haben die denn gemeinsam. So würde heute ein vergleichender Soziologe, Politikwissenschaftler oder Ähnliches vorgehen, sondern ihm kam es auf was anderes an. Ihm kam es darauf an, was macht denn den Kapitalismus eigentlich zum Kapitalismus? Das ist mit diesem idealen Durchschnitt gemeint. Was gehört notwendigerweise zum Kapitalismus dazu? Und da war er an einigen Stellen seiner Zeit durchaus voraus. Da hat er nämlich Mechanismen analysiert, die im 19. Jahrhundert nur ansatzweise vorhanden waren, etwa den Zusammenhang von Produktivkraftsteigerung, Senkung des Werts der Arbeitskraft, Steigerung der Mehrwertrate, Steigerung des Mehrwerts, des Gewinns der Unternehmen. Dieser ganze Zusammenhang, also wie Produktivkraftsteigerung über Lohnveränderungen zu Gewinnveränderungen führt, der funktioniert allerdings nur, wenn die Masse der Lebensmittel und Konsumgüter, die von den Arbeitern und Arbeiterinnen konsumiert werden, wenn die selber kapitalistisch produziert werden. Weil dann überträgt sich die Produktivkraftsteigerung in diesen kapitalistischen Sektoren auf die wahre Arbeitskraft, die wird billiger und erhöht damit den Gewinn der Unternehmen. Dass aber die Masse der Konsumptionsmittel kapitalistisch hergestellt wird, das hat sich erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Also zu Marx-Zeiten hätte man, als er das an diesem Zusammenhang analysiert hat, hätte man durchaus sagen können, ja Gott, von was redet der Mann eigentlich? Das läuft doch hier gar nicht so. Im 20. Jahrhundert, so einige kennen vielleicht dieses Stichwort Fordismus als einen Zusammenhang von Massenkonsumption und Massenproduktion, da wurde genau dieser Mechanismus realisiert, den Marx auf einer sehr dünnen empirischen Grundlage sehr ausgiebig bereits im Kapital analysiert hat. Also insofern würde ich mal sagen, dass das Marx'sche Werk ist keineswegs überholt, ist keineswegs jetzt begrenzt auf das 19. Jahrhundert, sondern die Aktualität der Analysen, die Marx da im Kapital geleistet hat, die treffen vor allem auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und wohl auch auf das 21. Jahrhundert zu. Also mangelnde Aktualität muss man dem Buch beileibe nicht vorwerfen. Und insofern ist das, wie gesagt, also immer noch eine gute Lektüre, die ich hier nur allen empfehlen kann. Nun ist aber die Frage, okay, ist aktuell, es geht um den Kapitalismus. Aber was analysiert er denn jetzt eigentlich? Was kommt denn da drin vor? Und da gibt es nun durchaus unterschiedliche Auffassungen. Also vorhin wurde ja diese neue Marx-Lektüre erwähnt. Naja, wenn es irgendwo eine neue Lektüre gibt, gibt es ja auch eine alte Lektüre. Und in dieser älteren Marx-Lektüre, in dieser eher traditionellen Marx-Lektüre, wie sie in vielen also ursprünglich mal sozialdemokratischen Parteien, solange die noch irgendwie marxistisch waren, und dann in den kommunistischen Parteien gepflegt worden ist, da hat man Marx vor allem als den Ökonomen des Proletariats, der Arbeiterklasse aufgefasst, der im Wesentlichen zwei Sachen gezeigt hätte. Das eine, die Arbeitswertlehre, also dass der Tauschwert der Produkte im Wesentlichen abhängt von der Arbeitszeit, die zu ihrer Produktion notwendig ist. Also der ökonomische Wert von Produkten wird durch verausgabte Arbeit gebildet. Das sei Punkt 1. Und Punkt 2, der also in dieser traditionellen Lesart hervorgehoben wird, ist, dass im Kapitalismus Ausbeutung vorliegt. Die Arbeiter und Arbeiterinnen, die diesen Wert durch ihre Arbeit schaffen, erhalten nämlich in Gestalt des Lohnes nur einen Teil des von ihnen gebildeten Werts. Der andere Teil fließt dem Kapital zu. Und insofern haben wir eine Ausbeutung der Arbeitskraft. Ist durchaus richtig. Findet man alles bei Marx. Nur das findet man alles auch schon lange vor Marx. Also auch die klassische politische Ökonomie von Adam Smith und David Ricardo, also was zu Marx-Zeiten herrschende Lehrmeinung war an Universitäten, ging von dieser Arbeitswerttheorie aus. Also den Zusammenhang von Wert und Arbeit, die Wert bildet, Diesen Zusammenhang, den hatten schon ganz andere Leute gefunden, lange vor Marx. Das ist überhaupt keine marxische Erkenntnis. Marx kritisiert, ich werde nachher darauf eingehen, die vorhandenen Fassungen dieses Zusammenhangs. Aber das, was da so unter Arbeitswertlehre firmiert, das gab es also auch schon lange vor dem Kapital. Auch eine darauf aufbauende Ausbeutungstheorie wurde schon circa 30 Jahre formuliert, bevor Marx das Kapital beschrieben hat. Das war dann nicht mehr die herrschende Lehrmeinung, sondern das war der linke Rand, die sogenannten Links-Ricardianer, die also dem David Ricardo gefolgt sind, aber von links seine Theorie weiterentwickelt haben. Die haben auch schon lange vor Marx argumentiert, ja, wenn die Arbeiter durch ihre Arbeit den ganzen Wert bilden, mit dem Lohn aber nur einen Teil dieses Wertes erhalten, ja, dann haben wir doch sowas wie Ausbeutung. Also insofern, diese beiden Punkte, die für diese traditionelle Marx-Lektüre im Vordergrund stehen, Arbeitswerttheorie und Ausbeutungstheorie, die findet man bei Marx, ist vollkommen richtig, aber das ist gerade das, was er mit vielen Vorgängern teilt. Interessant ist ja nun, was ist denn der spezifische Beitrag von Marx? Was teilt er denn nicht mit seinen Vorgängern? Und was das ist, das kann man bereits im Titel oder beziehungsweise im Untertitel des Marxischen Kapitals noch nicht kennenlernen, aber man wird darauf hingewiesen. Also ihr kennt alle den Titel Karl Marx, das Kapital. Kennt jemand den Untertitel? Kritik der politischen Ökonomie. Politische Ökonomie im 19. Jahrhundert war ein bisschen das, was heute Volkswirtschaftslehre ist, ein bisschen mehr. Es ging auch noch ein bisschen mehr um, ja, was man heute Staatstheorie bezeichnen würde. Aber so grob können wir sagen, entspricht ungefähr der Volkswirtschaftslehre. Kritik der politischen Ökonomie stellt also den Anspruch, diese politische Ökonomie zu kritisieren. Jetzt kann man ja Kritik üben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also natürlich, das findet man auch im Kapital, kritisiert er andere Autoren und sagt, naja, dann hat er nicht aufgepasst und hat da einen Fehler gemacht und dort einen Fehler gemacht. Das ist üblicher wissenschaftlicher Kleinkram. Ich nehme an, die meisten von euch studieren und irgendwann schreibt ihr eine Abschlussarbeit. Früher waren es Diplom- und Magisterarbeiten, heute vielleicht Masterarbeiten, vielleicht irgendwann eine Doktorarbeit. Dann müsst ihr immer beweisen, dass ihr mit dem Stand der Debatte vertraut seid. Und wie tut ihr das? Indem ihr halt so ein paar Leute referiert und auch kritisiert, naja, die haben das nicht gesehen, die haben jenes nicht gesehen und deswegen ist eure Arbeit notwendig. Also diese Art von Kritik, dass man jetzt ein bisschen an anderen Autoren was herumkritisiert, die ist völlig üblich. Wenn das jetzt alles gewesen wäre, was der Marx mit Kritik meint, Kritik der politischen Ökonomie, dann wäre das ja eine wahnsinnige Übertreibung gewesen, das als Untertitel zu verwenden. Er hat mehr damit gemeint und dieses mehr wird eigentlich auch angedeutet, wenn man sich diesen Untertitel Kritik der politischen Ökonomie so auf der Zunge zergehen lässt. Assoziiert da irgendjemand so einen anderen Titel, der so ähnlich klingt, aber gar nichts mit Ökonomie zu tun hat? Gibt es hier ein paar Philosophiestudenten oder Studentinnen? Na? Kant, Kritik der reinen Vernunft. Und das ist nicht ganz zufällig, diese Namensähnlichkeit. Was hat der Kant in der Kritik der reinen Vernunft gemacht? Er hat die damals herrschende Philosophie oder die Königsdisziplin der Philosophie, die Metaphysik, also das, was man mit reiner Vernunft über die Welt wissen kann, das hat er kritisiert, hat da Grenzen aufgewiesen. Und um sowas Ähnliches geht es auch Marx. Es geht ihm nicht um die Kritik an einzelnen Autoren, an einzelnen Theorien. Es geht ihm um die Kritik an einer gesamten Wissenschaft. Ja, wie, was ist jetzt darunter zu verstehen? Kritik einer gesamten Wissenschaft. Kritisiert werden da die Basiskategorien dieser Wissenschaft. Kritisiert werden die Fragestellungen, die systematischen Ausblendungen dieser Wissenschaft. Also es werden die Grundlagen dieser Wissenschaft kritisiert. Und wie Marx das machte, kann man auch bereits am Anfang des ersten Bandes feststellen, im ersten Kapitel. Das erste Kapitel heißt Die Ware. Da geht es also zunächst mal so um Gebrauchswert und Tauschwert. Dann geht es um Arbeit, die wertbildend ist. Und der letzte Unterabschnitt von diesem ersten Kapitel heißt der Fetischcharakter der Ware. Diese Untersuchung über den Fetischcharakter der Ware, die ist in diesem traditionellen Marxismus nicht auf großes Interesse gestoßen. Da hat man eigentlich gedacht, naja, uns geht's ja um Arbeit, um Ausbeutung, was sollen wir uns mit dem Fetisch da beschäftigen? Es zeigt sich da aber genau der Unterschied von marxischer Ökonomiekritik und klassischer politischer Ökonomie, also der herrschenden politischen Ökonomie. In einer hübschen Formulierung markiert nämlich der Marx da sehr deutlich den Unterschied zu dieser politischen Ökonomie. Er lobt sie zunächst in diesem Zitat, was ich jetzt gleich vorlese, und dann kritisiert er sie. Und das ist hochinteressant, wofür er sie lobt und wofür er sie kritisiert. Also, Zitat Marx. Wer es nachlesen will, MEW 23, Seite 94. Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen, Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Das ist die Anspielung auf diese Arbeitswerttheorie der Ökonomie. Sie hat also Wert und Wertgröße analysiert, den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt. Also der Marx lobt die politische Ökonomie zunächst mal für ihre Ergebnisse. Sie hat, wenn auch unvollkommen, Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt, nämlich die Arbeit. Also die Ergebnisse einigermaßen hauen hin. Und dann kommt aber die Kritik, die er übt, und was kritisiert er? Sie, die politische Ökonomie, hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt. Also er kritisiert das Ausbleiben einer Fragestellung. Und das ist natürlich eine viel fundamentalere Kritik, als wenn ich jetzt die Resultate von jemandem kritisiere. Dass man bei seinen Forschungen, bei seinen Überlegungen Fehler macht, zu einem falschen Resultat kommt, das ist selbstverständlich. Das passiert jedem, das passierte auch Marx. Und dann gibt es eben eine Diskussion darüber, dieses falsche Resultat wird kritisiert und die Wissenschaft, die Analyse macht einen Fortschritt. Also ein falsches Resultat ist noch lange kein Beinbruch. Aber was kritisiert Marx? Dass bestimmte Fragen oder eigentlich noch allgemeiner, dass bestimmte Arten von Fragestellungen überhaupt keine Rolle spielen in dieser politischen Ökonomie. Und das ist eine viel fundamentalere Kritik, als wenn man jetzt auf das eine oder andere falsche Ergebnis verweist. Es fehlt also die Frage, warum nimmt dieser Inhalt, Arbeit, die Form an, wertbildend zu sein? Warum diese Frage fehlt, beantwortet uns der Marx auch. Er argumentiert an dieser Stelle in dem Fetischabschnitt, dass die Warenform, also dass die Arbeitsprodukte die Form von Waren annehmen, sei der allgemeinste Ausdruck der bürgerlichen Produktionsweise, die damit als eine historische charakterisiert wird. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen an, ist aber ganz einfach, was er damit meint. Arbeitsprodukte sind nicht immer Waren. Wenn wir keine Gesellschaft haben, die auf Tausch beruht, dann wird ein Arbeitsprodukt nicht zur Ware. Dann nimmt die in diesem Arbeitsprodukt steckende Arbeit eben nicht die Form des Werts an. Das ist nur in Gesellschaften der Fall, wo Tausch, wo es Tausch gibt, und die entwickelste Tauschgesellschaft ist der Kapitalismus. Was der Marx den bürgerlichen Ökonomen nun vorwirft, ist, dass dieser spezifisch historische Charakter der Warenform, der wird naturalisiert, der wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Und deswegen kann die Form als solche, also die Warenform, und was ist denn das für eine Form, warum nimmt denn dieser Inhalt Arbeit diese Form an, alle diese Fragen können dann nicht mehr gestellt werden. Das ist ja alles natürlich. Was soll ich da irgendwie eine Frage dazu stellen? Das ist genauso eine blöde Frage, wie wenn ich frage, warum ist ein Wasser nass? Naja, Wasser ist halt nass. Sehr deutlich, also sozusagen die unreflektierte Naturalisierung findet man etwa bei Adam Smith, diesem Stammvater bürgerlicher Ökonomie. Der hat in seinem dicken Buch, was also auch heute noch so als eines der Grundlagenwerke der modernen politischen Ökonomie gilt, über den Reichtum der Nationen, hat er die Frage aufgeworfen, was unterscheidet denn die Menschen von den Tieren? Und seine Antwort war, der Unterschied liegt im Tausch. Man hat zwar, argumentiert Smith, schon häufig Hunde oder Katzen streiten sehen um irgendeinen Knochen oder ein Stück Fleisch, aber man hat noch nie gesehen, dass Hunde oder Katzen tauschen. Ein großer Knochen gegen zwei kleine. Stimmt, hat man noch nicht gesehen. Und da argumentiert nun Smith, das ist etwas spezifisch Menschliches. Der Mensch hat einen Hang zum Tausch. Ja, wenn aber der Tausch sozusagen im Menschen drinsteckt, der Hang zum Tausch, dann ist die Warenform des Arbeitsprodukts auch so eine Art natürliche Form. Was soll es denn sonst sein, außer Ware und Wertgegenstand? Ja, und wenn die höchste Entfaltung dieser Tauschgesellschaft der Kapitalismus ist, dann ist es doch auch eine ganz natürliche Wirtschaftsordnung. Und genau als solche wurde sie von Adam Smith auch bezeichnet. Als natürliche Ordnung. Und der Smith hatte den Anspruch, die Gesetze der natürlichen Ordnung zu untersuchen. Natürlich ist der Kapitalismus. Und immer da, wo sich Menschen überlegen, sie wollen was anderes haben als Kapitalismus, da ist es unnatürlich, abnormal. Also insofern, was sich da bei Marx vielleicht ein bisschen abstrakt anhört mit die bürgerlichen Ökonomen haben überhaupt nicht die Frage gestellt, warum der Inhalt jene Form annimmt. Das hat einen sehr, sehr praktischen, sehr deutlichen Inhalt, dass diese gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnisse nicht als etwas historisch Spezifisches, etwas historisch Veränderbares aufgefasst werden, sondern als etwas quasi Natürliches. Das wird heute zwar nicht mehr so ganz banal oder primitiv vertreten wie bei Adam Smith, aber den Grundgedanken findet man auch heute noch. Vor ein paar Jahren konnte man im Gutachten des Sachverständigenrats, also nehme ich an, das wissen alle, dieser Sachverständigenrat, die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen, die erstellen zweimal im Jahr ein Gutachten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik, kriegen da auch eine ganze Stange Geld dafür, liegen mit ihren Voraussagen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, immer daneben. Also man kann eigentlich immer davon ausgehen, das, was da drin steht, das wird nicht passieren. Wir wissen zwar nicht, was passiert, aber das, was da drin steht, das passiert nicht. Aber die geben natürlich auch viele gute Ratschläge an die Politik, also insbesondere, dass man das Kapital fördern soll und die Profitabilität des Kapitals erhöhen soll. Und wehe, da hört nicht einer drauf. Da konnte man also in dem Jahresgutachten für das Jahr 1999-2000 lesen, in diesem Gutachten, Zitat, Die Politik kann die aus Sachzwängen und menschlichen Verhaltensweisen resultierenden Gesetze des Marktes ebenso wenig außer Kraft setzen wie das Gesetz der Schwerkraft. Also sozusagen der Markt, und das war nur so eine Umschreibung von Kapitalismus, der ist genauso natürlich und genauso unveränderbar wie die Schwerkraft. Und wenn man jetzt was gegen Markt und Kapital sagt, dann ist das offensichtlich genauso verrückt, wie wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und kann sagen, Schwerkraft interessiert mich nicht, ich kann fliegen. Ja, da haltet ihr mich natürlich für einen Idioten. Und das, also sozusagen so wie der Sachverständigenrat argumentiert hat, ist jeder, der so eine grundsätzliche Kritik am Markt übt, genauso ein Idiot wie irgendjemand, der sagt, ich kann fliegen. Also diese Naturalisierung, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse etwas Natürliches, Unveränderbares sind, das war nicht nur zu den Zeiten von Smith und Ricardo so, das ist auch heute noch so. Also da findet man auch heute noch jede Menge Beispiele dafür. Also damit haben wir ein wichtiges Merkmal jetzt. Gott, ich merke schon, die Zeit läuft mir davon. Hilft nur noch schneller reden. Ein wichtiges Merkmal habe ich jetzt versucht, da deutlich zu machen. Marx liefert nicht einfach eine weitere politische Theorie der politischen Ökonomie, sondern er liefert eine Kritik der Grundkategorien, der Fragestellungen bzw. der ausbleibenden Fragestellungen. Und das schlägt sich auch in den von ihm entwickelten Begriffen und Kategorien nieder. Ich habe ja vorhin schon betont, dass bereits die klassische politische Ökonomie über so eine Arbeitswerttheorie verfügte, dass also Arbeit bildet Wert. Marx kritisiert diese Arbeitswerttheorie, das haben wir ja gerade gesehen, nicht, also wie ich es bislang gesagt habe, nicht nur in der Hinsicht, dass er da eine ausbleibende Fragestellung anmahnt, sondern er kritisiert die auch noch in einer anderen Hinsicht, dass er nämlich sagt, es wird über den Charakter dieser Arbeit, die Wert bildet, machen sich die bürgerlichen Ökonomen eigentlich gar keine Gedanken. Die Ware selber ist nämlich immer doppelt bestimmt. Die hat einen Gebrauchswert, eine bestimmte Nützlichkeit. Die hat das Ding unabhängig von der Gesellschaft. Also was weiß ich, aus Weizen kann ich zu Mehl verarbeiten, kann Brot daraus backen und werde satt. Das ist nicht nur im Kapitalismus so, sondern auch im Feudalismus oder in anderen Gesellschaften. Also die Dinge haben einen bestimmten Gebrauchswert. Und zweitens, wenn sie Waren sind, haben sie Tauschwert. Sie tauschen sich gegen etwas anderes aus. Dieser Tauschwert, der hängt an der gesellschaftlichen Form, dass wir eine Tauschgesellschaft haben. Wenn wir nun aber lediglich sagen, Arbeit bildet Wert, dann unterschlägt es ja eigentlich diese Differenz, dass die Waren doppelt bestimmt sind, Gebrauchswert und Tauschwert. Wenn die Waren doppelt bestimmt sind, dann muss man auch die Arbeit, die Waren produziert, doppelt bestimmen. Und das hat Marx gemacht. Das hat er auch als etwas sehr Fundamentales angesehen, dass er sich nämlich selber auf die Schulter geklopft hat und im Kapital geschrieben hat, das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Das warenproduzierende Arbeit, also nicht Arbeit als solches, sondern warenproduzierende Arbeit, ist doppelt bestimmt. Konkrete Arbeit, das ist im Grunde die Arbeit, die wir sehen können, die jetzt einen bestimmten Gebrauchswert schafft. Also konkrete Arbeit bringt Gebrauchswerte hervor. Abstrakte Arbeit, die wir nicht sehen können, die bildet Wert. Also wenn wir jemanden arbeiten sehen, dann sehen wir den bei einer konkreten Tätigkeit. Und da sieht die Tätigkeit eines Tischlers anders aus als die Tätigkeit einer Schneiderin. Es sind andere Qualifikationen, andere Werkzeuge, andere Arbeitsabläufe notwendig. Also was wir sehen, sind konkrete Tätigkeiten. Und diese konkreten Tätigkeiten, die bringen konkrete Gebrauchswerte hervor. Der Tischler produziert einen Tisch, die Schneiderin produziert ein Kleidungsstück. Wenn die aber getauscht werden, dann werden diese qualitativ verschiedenen Gebrauchswerte gleichgesetzt als ökonomische Werte, die sich höchstens quantitativ, aber nicht qualitativ unterscheiden. Arbeit, die wertbildend ist, kann sich daher auch nicht von anderer wertbildender Arbeit unterscheiden. Diese Arbeit beruht auf einer Abstraktion von allen Unterschieden. Und diese Abstraktion von allen Unterschieden, das ist nicht eine Natureigenschaft von Arbeit, sondern das ist eine, wie das Marx an einer Stelle formuliert, eine gewaltsam hergestellte Gleichsetzung. Also die Arbeit des Tischlers und die Arbeit der Schneiderin, die werden am Markt gewaltsam als dasselbe behandelt, als etwas Wertbildendes. Diese abstrakte Arbeit, also überhaupt von abstrakter Arbeit zu sprechen, und damit ist nicht, ist ein häufiges Missverständnis, ist nicht gemeint irgendeine sinnentleerte Arbeit. Das ist nicht damit gemeint, sondern Arbeit, wo tatsächlich am Markt in der Gleichsetzung der Produkte abgesehen wird von jeder konkreten Bestimmung der Arbeit, diese abstrakte Arbeit, die drückt die Art und Weise aus, wie Vergesellschaftung in einer Warenproduktion funktioniert. Was zählt nämlich als das Gesellschaftliche an den Menschen? Nicht konkrete Eigenschaften, konkrete Tätigkeiten, sondern dieses Allgemeine. Also, dass man abstrakte Arbeit verausgabt, Wert gebildet hat. Das ist das Einzige, was zählt, aber nicht sozusagen der konkrete Arbeitsvorgang. Der spielt eigentlich gar keine Rolle, ist Privatangelegenheit. Arbeit wird als Privatarbeit verausgabt, gesellschaftlich als gesellschaftlich gültig gilt nur dieses Allgemeine. Also Marx sozusagen mit dieser Unterscheidung konkrete, abstrakte Arbeit hat einen bestimmten Vergesellschaftungsmodus, also eine Herstellung von Gesellschaftlichkeit am Wickel, die die kapitalistische Gesellschaft von allen vorkapitalistischen Gesellschaften unterscheidet. Diese Analyse führt er weiter, das ist also längst nicht mit der Warenanalyse beendet. Er analysiert anschließend das Kapital, zunächst sehr allgemein, er fängt an mit dieser allgemeinen Formel des Kapitals, GWG', es wird eine bestimmte Geldsumme vorgeschossen, dafür wird was gekauft, unterschiedliche Waren, mit denen passiert irgendwas und dann wird das wieder verkauft, allerdings gegen mehr Geld. Deswegen GWG', also der Strich am Ende, soll ausdrücken, dass da mehr an Wert reingekommen ist. Die Frage, die der Marx behandelt und worauf sich vor allem diese traditionelle Marx-Lektüre stürzt, ist, wie ist denn dieser Strich möglich? Also wie ist denn die Vermehrung des Werts möglich? Das ist in der Tat möglich nur durch die Ausbeutung der Arbeitskraft. Das einerseits wird die Arbeitskraft als Ware gekauft. Sie erhält ihren Wert, also den Wert der Produkte, die zu ihrer Reproduktion nötig sind. Aber es wird dann lebendige Arbeit verausgabt, die einen größeren Wert schafft. Und dieser größere Wert wird vom Kapital angeeignet. Also Grundlage dieser kapitalistischen Verwertung, dieser allgemeinen Formel GWG', ist in der Tat Ausbeutung der Arbeitskraft. Aber, so weit waren wir ja schon mal, da war Marx also nicht der Erste, der das gesehen hat. Er sieht es präziser als viele andere vorher. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wo diese präzisere Sichtweise drin liegt, sondern ich will auf was anderes eingehen. Der Marx redet, wenn er da dieses Kapital analysiert, vom Kapital. Der redet zunächst mal nicht vom Kapitalisten, sondern der versucht zu bestimmen, was ist Kapital? Kapital ist sich verwertender Wert, also Wert, der diese Bewegung vollzieht, dieses GWG'. Dann fragt er, ob es für diese Bewegung eine Grenze gibt. Also für diese Verwertungsbewegung, gibt es da eine innere Grenze? Und er kommt zu dem Ergebnis, nein, die gibt es nicht. Denn diese Verwertung, die kennt ja nur einen quantitativen Unterschied. Am Ende ist mehr Geld da als am Anfang. Und da gibt es nicht irgendwie sowas wie eine natürliche Verwertungsrate von 10%, von 20% oder so etwas, sondern Kapitalverwertung ist ihrer Natur nach maßlos. Also es gibt kein natürliches Maß, keine Grenze. Und sie ist auch endlos. Warum soll man nach einem Mal aufhören? Da gibt es keinen Grund dafür. Warum soll man nach 10 Mal aufhören? Gibt es auch keinen Grund dafür. Maßlosigkeit und Endlosigkeit hat Marx bereits als die Elementarbestimmungen, die Grundbestimmungen des Kapitals. Dann erst kommt er zum Kapitalisten, also nachdem er diese Formbestimmung analysiert hat, was ist Kapital, kommt er zum Kapitalisten und argumentiert, Kapitalist ist eine Person, die über Geld verfügt, die den Zweck des Kapitals, Verwertung, zu ihrem subjektiven Zweck macht. Also eine Person, die dieser Formbestimmung folgt. Ob diese Person jetzt persönlich besonders gierig, besonders sympathisch oder unsympathisch ist, das ist vollkommen schnurzpiep egal. Diese Person folgt der Formbestimmung. Sie wird durch die Konkurrenz, durch die anderen Kapitalisten auch dazu gezwungen, das zu tun, um mich in der Konkurrenz zu bewähren, um da zu überleben, muss ich Gewinn machen. Wenn ich das nicht mehr tue, ja, dann höre ich sehr bald auch in der Realität auf, Kapitalist zu sein, dann gehe ich schlicht und einfach bankrott. Also Endlosigkeit, Maßlosigkeit als Grundbestimmung des Kapitals. Nur mal so, um einen Vergleich zu ziehen. Ich habe ja angefangen vorhin mit der Finanzkrise und dass da Marx wieder Konjunktur hat, dass sich mehr Leute mit Marx beschäftigen in der einen oder anderen Weise. Wie wird uns diese Finanzkrise erklärt in den bürgerlichen Medien? Was ist da schiefgelaufen? Da wird uns erzählt, die Banker waren zu gierig. Die wollten zu viele Profite machen. Ja, um Himmels Willen, da drin besteht Kapitalismus, dass Profite gemacht werden. Und solange diese Profite nicht zur Krise führen, da hat auch niemand was dagegen. Also könnt ihr euch erinnern, vor 1-2 Jahren, als die Banker und Manager riesige Gehälter bezogen haben, dass da irgendjemand geschrien hat, ach Gott, die sind so gierig, die wollen so hohe Profite machen. Nee, da hat's ja alles geklappt. Erst jetzt, wo eben so eine Bank pleite, die andere jagt, oder vielmehr die Banken gehen ja nicht pleite, es gibt ja genug Geld des Steuerzahlers, also der breiten Bevölkerungsmehrheit, mit denen man die Banken retten kann. Erst jetzt kommt man auf die Idee, die hätten zu große Profite gemacht, die hätten zu viel spekuliert, die hätten, die seien zu gierig gewesen. Da kann man nun mit Marx sehr deutlich sehen, das ist ein ziemlicher Quatsch. Profitmacherei, Gewinnmaximierung, das ist die Natur des Kapitals. Das ist kein Ausrutscher, sondern das ist die Regel. Wenn ich also was kritisiere am Kapitalismus, dann kann das nicht die angebliche Profitgier des Kapitalisten sein, sondern dann kann das ja nur ein System sein, in dem diese Profitmaximierung rational und vernünftig ist. Und das ist nun auch der große Unterschied von Marx und so manchen anderen Kritikern, angeblichen Kritikern des Kapitalismus. Bei Marx gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Kapitalistenkritik und Kapitalismuskritik. Wenn sich, wie das vor inzwischen 4 Jahren bei der letzten Bundestagswahl passiert, ein Müntefering hinstellt und sagt, boah, die Heuschrecken, die Finanzinvestoren kommen wie die Heuschrecken und plündern hier die gesunden Betriebe aus. Gut, kann man natürlich auf der ersten Ebene ihm antworten, ja, wer hat denn das Finanzmarktliberalisierungsgesetz beschlossen, der diese sogenannten Heuschrecken ins Land gelassen hat? Das war die rot-grüne Bundesregierung, aber da war Müntefering wahrscheinlich gerade draußen. Also insofern ist das ziemlich scheinheilig, dass ausgerechnet dieser Typ etwas von angeblichen Heuschrecken erzählt. Aber abgesehen davon ist es natürlich völliger Schwachsinn, eine derartige Kapitalistenkritik zu üben. Das, was diese angeblichen Heuschrecken machen, Finanzinvestoren, ist in diesem System völlig rational. Wenn wir Kritik üben, dann müssen wir die Voraussetzungen kritisieren. Warum ist das denn rational? Und dann sind wir bei Kapitalismus. Und deswegen finden wir bei Marx eben auch nicht diese Kapitalistenkritik, sondern eine Analyse des Kapitalismus. Wie funktioniert er? Und was sind sozusagen seine Kosten? Und da sind wir dann bei der letzten Ebene der Kritik, und ich bin dann auch wirklich fertig mit dem Vortrag. Marx, also bis jetzt habe ich ja vor allem betont, Marx ist nicht ein politischer Ökonom, er ist Kritiker der politischen Ökonomie. Er kritisiert eine gesamte Wissenschaft, er kritisiert auch ein Alltagsbewusstsein über die kapitalistischen Verhältnisse. Aber er kritisiert auch den Kapitalismus. Allerdings weder, dass er jetzt eine Kapitalistenschelte betreibt, weder in der Form, noch in der Form, dass er sagt, ach Gott, das ist ja alles so ungerecht hier, also im Sinne einer moralischen Kritik. Das ist auch nicht dem Marx sein Geschäft, sondern sein Geschäft ist es, dem Kapitalismus seine notwendigen Konsequenzen vorzurechnen. Also in seiner Analyse bemüht er sich darum, zu zeigen, dass der Kapitalismus eine zutiefst zerstörerische Angelegenheit ist. Das Kapitalismus heißt es an einer Stelle, dass die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen immer zugleich eine Untergrabung ihrer Quellen ist, nämlich des Arbeiters und der Natur. Also Kapitalismus ist zutiefst zerstörerisch. In den Krisen kommt es nur besonders deutlich zum Ausdruck, aber auch ohne eine akute Krise hat Kapitalismus diese destruktiven Momente. Worin das nun im Einzelnen besteht, können wir vielleicht nachher, wenn Interesse ist, da noch weiter drüber reden. Jetzt möchte ich erstmal nur den Punkt festhalten, dieses Destruktionspotenzial des Kapitalismus. Und daraus macht dann der Marx ein Argument gegen den Kapitalismus. Kein moralisches Argument, das jetzt gegen irgendwelche höheren Normen verstoßen worden sei. Wer so argumentiert, wie etwa zu Marx-Zeiten Proudhon, den überzieht er mit beißendem Spott, sondern die Kritik funktioniert anders. Er versucht, diese notwendig destruktiven Folgen des Kapitalismus aufzuzeigen und dann eben zu sagen, ja, liebe Leute, wie lange wollt ihr das eigentlich noch mitmachen? Wie lange wollt ihr euch Lebensmöglichkeiten, die existieren, nehmen lassen und stattdessen ein ja, kaputtes Leben, kaputt jetzt in jeder Hinsicht, je nachdem, wo man arbeitet, kann kaputt heißen, Hand ab, Arm ab, Bein ab, kann heißen, mit den Nerven runter, kann aber auch heißen, was weiß ich, irgendwelchen Konsumverrücktheiten aufzusitzen. Also wie lange wollt ihr das noch mitmachen? Das ist dann sozusagen sein kritischer Ansatzpunkt. Nicht, dass der Kapitalismus irgendwelche moralischen Normen verletzt, sondern dass der Kapitalismus dem ganz elementaren Interesse an einem guten Leben, dass der dem fundamental widerspricht. Das, denke ich, hat er in einem Kapital, also in dem Buch, auch sehr deutlich gemacht. Deswegen, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, es ist der Lektüre wert, auch heute noch. Und ja, wem das, was ich da jetzt erzählt habe, halbwegs plausibel oder nur diskussionswert erschienen ist, der sollte doch mal gucken, ob nicht die Lektüre des Kapitals auch was für einen selber ist, vielleicht am besten in einer Gruppe gemeinsam mit anderen. Man kann nach wie vor jede Menge rausholen. So, damit mache ich jetzt hier erstmal Schluss, einen Schnitt. Ich danke euch, dass ihr so lange aufmerksam zugehört habt, ja, fast eine Stunde. Und